Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist bei uns Themennacht und das Thema heute heißt Waffen. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die eine Waffe besitzen, und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die durch eine Waffe schon bedroht oder verletzt wurden oder die sich mit einer Waffe haben verteidigen müssen. Und unter Waffen kann man alles Mögliche verstehen, von der Pistole über den Baseballschläger, den Schlagring, das Messer, auch Pfefferspray. Es gibt eine ganze Menge Waffen. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten und kostenfreien Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heißt, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Yasser. Stimmt das? Hallo? Ja, heißt du Yasser? Ja, ja, das ist richtig. Das bist du, Yasser, 29. Genau, aus Hamburg. Aus Hamburg. Hast dich zum Thema Waffen gemeldet. Warum? Ja, genau. Ich wollte da einen kleinen Beitrag zulegen. Und zwar diesen Jahres am 6. April ist in der Region Hammerkirche ein Vorfall passiert. In welcher Region? In Hammerkirche, Hamburg-Hammerkirche. Ach so, okay. Und da hat ein Sportschütze, der im Schützenverein jahrelang gemeldet war und auch einen Waffenschrank zu Hause wohl besessen hat, amok gelaufen, weil seine Freundin sich von ihm trennen wollte. Sein Bruder und die Freundin sind zu ihm nach Hause gegangen, um halt die restlichen Sachen irgendwie abzuholen. Und da hat der Schütze, glaube ich, den Bruder im Treppenhaus niedergeschossen, so laut Aussage, laut den Medien. Mhm. Und hat die Frau dann nach draußen vor die Tür gezerrt, wo er sie dann getreten hat und wo ich dann halt aufmerksam geworden bin, was ich ja halt beobachten konnte. Achso, dann bist du quasi dazugekommen oder hast du das gesehen? Ja, ich habe erstmal die Schreie gehört, die Hilfeschreie der Frau, wie sie um Hilfe geschrien hat, Hilfe, Hilfe und etc. Und ja, ich habe die Straßenseite rübergewechselt, ich war auf dem Weg, Zigaretten zu holen. Ja. Und dann konnte ich halt von einer Distanz von 25 Metern so beobachten, wie ein Mann eine Frau, die auf dem Boden liegt, tretet. Mhm. Ne? Und es war tagsüber um 16 Uhr, 15 Uhr und gegenüber ist auch so ein Kita gewesen. Mhm. Ich habe mich dann halt lautstark bemerkbar gemacht, von wegen, ob er irre sei und was soll tagsüber am helllichten Tage und alles. Bin dann halt auf ihn zugelaufen. Mhm. Und ja, in dem Moment war er voll perplex und hat dann eine Waffe gezogen, eine Sig Sauer, eine Polizeischuss, also eine richtige Polizeiwaffe, eine Dienstwaffe. Mhm. Und hat dann auf die Frau, die auf dem Boden lag, 2, 3, 4 Mal, glaube ich, gefeuert. Und ja, bin ich dann voll aus den, also bin ich aus allen Wolken gefallen und dachte mir, es geht noch, also dass er da jetzt mit einer Schreckschusswaffe da die Frau irgendwie mit Gas... Achso, in dem Moment dachtest du, das ist eine Schreckschusswaffe? Genau, dass ich dachte, er schießt sie jetzt mit Gas oder so und versucht jetzt seine Frust damit zu bändigen oder... Warte mal, das sind ja Sekunden wahrscheinlich, die da vergehen, da hast du ja gar nicht so viel Zeit nachzudenken. Was hast du denn dann gemacht? Ich bin auf ihn zugelaufen, dann wollte ich ihm die Waffe sogar noch wegnehmen. Also quasi bin ich dann noch näher an das Geschehen gekommen und in dem Moment hat er sie dann auf mich gerichtet und meinte dann zu mir, ich soll mich verpissen, und ich bin dann halt, hab dann noch einen Schritt gemacht und in dem Moment hat er also auch zitternd am Abzug, hat er abgezogen, also gedrückt, und er hat mich dann mit einem glatten Durchschuss durch die Meckenknochen getroffen. Boah. Also es war natürlich keine Schreckschusspistole, es war eine echte Waffe. Es war ein Vollmantelgeschoss, also das war auch mein Glück, deswegen ist die Kugel auch direkt durchgeflogen und ist nicht im Körper geblieben. Bist du zusammengesackt oder was ist geschehen? Nein, gar nicht. Also ich habe dann in dem Moment realisiert, dass das doch kein Spaß war seinerseits, und habe mich direkt im Bogen umgedreht und habe erstmal so einen kleinen Sprint hingelegt von ungefähr 400, 500 Metern. Das ging trotz der Verletzung noch? Ja, ich bin sogar über Zäune gesprungen, also so ja. Adrenalinrausch und ja, ja, klar, das kann man dann, ja. Und wo ich dann halt zum Stehen gekommen bin an den Treppengeländern Richtung Bahnhof. Ich war dann direkt am Bahnhof dort, habe mich dann am Treppengeländer festgehalten und wollte mich natürlich dann untersuchen. Hab mein Shirt leicht hochgezogen und sah ja erstmal nur das Einschussloch. Von der Austrittswunde wusste ich ja erstmal gar nichts. Und dann halt habe ich gesehen, dass da viel Blut austrittet und direkt eine Frau kam mir gegenüber und meinte auch, was ist mit ihnen passiert und so. Ich meinte dann halt, ich wurde angeschossen, laufen Sie nicht da lang, da ist ein Verrückter mit einer Waffe und dies und das. Wurde denn dann die Polizei benachrichtigt? Genau, die Polizei ja schon, also beziehungsweise die Polizei wurde ja schon benachrichtigt, als der Typ im Treppenhaus rumgeschossen hat. Also als er den Bruder hingerichtet hat. Kam mir auch direkt so ein Beamter entgegen. Ich habe ihn dann auch angeschrien und meinte zu ihm, er soll direkt aus dem Wagen eine Kompresse oder sowas holen. Ich blute und... Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Ich lag eine Woche stationär. Eine Woche stationär. Einen Tag in der Intensivnotoperation und alles. Ja. Und dann war ich dann halt... eine Woche lang war ich dann halt stationär unter Beobachtung. Du hast ja gerade gesagt, dass er mit dieser Waffe, von der du anfangs annahmst, dass es eine Schreckschusswaffe ist, auf die Frau auch gezielt hat und geschossen hat. Was ist aus der Frau geworden? Genau, die Frau hat auch überlebt. Also quasi, ich habe auch von der Redaktion der Morgenpost und so auch mitbekommen, dass sie auch stationär in der Intensiv war und jetzt auch normal behandelt wird und dass sie auch überlebt hat. Sie hat eine Kugel in den Unterleib bekommen, glaube ich, und zwei im Schulterbereich und eine im Bauch, glaube ich, hat sie. Weißt du was über letztendlich die Motivation des Täters? Die Motivation war, er war ein Narzisst, der sich mit einer Handfeuerwaffe halt stark gefühlt hat und er soll angeblich auch seine Familie beziehungsweise seine Mutter und so auch unterdrückt haben und das soll auch alles bekannt sein. Also quasi, ich verstehe das nicht, dass in Deutschland, wo ich auch geboren bin und lebe, dass es so leichtsinnige Gesetze gibt, so wie das, dass man einfach sich an einen Schützenverein anmeldet und nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren direkt eine Waffe mit nach Hause nehmen kann. Ich finde das sowieso schwachsinnig, dass man sowas überhaupt mit nach Hause großes, nimmt. Großes Thema, immer wenn so etwas passiert, geraten die Schützen in heftige Kritik. Es wurde ja schon immer wieder etwas verschärft, aber das reicht natürlich nicht aus, um Irrsinnige davon abzuhalten, so etwas zu tun. Selbst pensionierte Polizisten unten in Bayern drehen durch und richten ihre Familie hin. Also ich verstehe das echt nicht. Weißt du, gab es nicht in den Haushalt, da bin ich. Gab es schon den Prozess? Der Prozess, also da gibt es keinen Prozess mehr, weil der Mann sich hingerichtet hat. Ach so. Was auch meiner Meinung nach auch sehr gut war, also da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen. Wann hat er das denn gemacht? Ich würde ihn nicht nochmal sehen wollen, weil das ist nicht normal sowas. Er hat sich auch direkt an der Tatzeit, also wo er das alles begonnen hat. Also unmittelbar nachdem er dich angeschossen hat. Genau, ist die SEK auch eingerückt und alles. Ich wurde ja direkt im Krankenwagen mitgenommen. Ja. Und dann hat er halt gesehen, dass er keine Chance mehr hat und hat sich dann hingerichtet, hat sich umgebracht. Also wie hat er sich erschossen? Kopfschuss. War also vor Tod. Ja, also da wird kein Prozess mehr geben, klar. Und ich werde dafür auch nicht irgendwie, keine Ahnung, also. Hast du dich ja sehr mutig verhalten. Vielleicht sogar ein bisschen zu naiv. Leichtsinnig, sagen einige. Oder leichtsinnig, genau. Du hättest ja vielleicht sogar mit deinem Leben dafür bezahlen können. Auf jeden Fall. Wie siehst du es heute? Wie beurteilst du dein eigenes Verhalten? Also ich sag ganz ehrlich, am Anfang habe ich ja jede psychologische Betreuung abgelehnt, aber mittlerweile denke ich schon, dass das schon so seine leichten Spuren bei mir hinterlassen hat. Es ist schon, also es ist was Unfassbares. Ich habe es überlebt, ich freue mich. Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Würdest du so dich in einer ähnlichen Situation, die hoffentlich nie wieder passieren wird, wieder so verhalten? Also wenn ich die Waffe sehen würde, ob es jetzt Schreckschuss ist oder eine echte, ich glaube, ich würde direkt den Rückzieher machen. Weil ich glaube, das Klügere ist das auch, dass man sich schnell zurückzieht und sofort die Polizei benachrichtigt, aber die war ja schon benachrichtigt. Genau. Also, ich habe ja in der Tatzeit habe ich ja auch selber den Krankenwagen und so angerufen, weil ich war echt noch aufgedreht, weil ich hatte auch natürlich Angst um mein Leben, wo ich sowieso das zweite Loch dann die Austrittswunde bemerkt habe, dachte ich, er hat mich beim Abhauen nochmal erwischt. Und da hatte ich noch mehr Angst und dachte, ich werde den Tag nicht mehr überleben. Wahnsinn, Wahnsinn. Du lagst ja dann immerhin auch auf der Intensivstation und genau, bin wach geworden. Und da der Schock kam wahrscheinlich dann so nach und nach erst. Ja, der kommt, glaube ich, erst jetzt. Verstehe. Du bist von niemandem ein bisschen so betreut worden, psychologisch? Ja, doch, im Krankenhaus habe ich da ein, zwei Stunden wahrgenommen, aber irgendwie habe ich gemerkt, so, es kam mir alles so ein bisschen suspekt vor, hat mir irgendwie nichts gebracht und dann habe ich auch gedacht, so, dass ich auch, ich denke mal heute noch, dass ich eventuell deswegen nichts brauche, aber irgendwo ist das schon eine Belastung, weil keiner reizt, wurde irgendwie benachrichtigt oder niemand hat sich gemeldet, weder noch die Familie von dem Schützen, weder noch die Familie von der Frau, niemand hat sich irgendwie bedankt. Ich finde das einfach grauenhaft. Ja, ich möchte dir gerne ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, der hier im Hintergrund arbeitet. Möchtest du das? Jetzt. Weil, wenn du davon überzeugt bist, dass es was bringt? Ja, du kannst es ja mal versuchen. Vielleicht kann ich dir zumindest ein paar ganz gute Tipps geben, wie du dich in der nächsten Zeit verhalten solltest, wenn es dir noch schlechter geht oder so etwas. Schaden kann es nichts. Das auf jeden Fall nicht. Yasser, also Kompliment für deinen Mut, der natürlich auch leichtsinnig war, aber trotzdem habe ich Respekt vor solchen Leuten, auch wenn es leichtsinnig war, man muss es immer wieder so sagen. Ich bin froh, dass du gesund bist wieder, dass du überlebt hast und wir sind froh, dass die Frau überlebt hat. Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich bin auch froh darüber, aber wie gesagt, es ist traurig, dass aus ihrer Seite keine Nachricht gekommen ist. Das finde ich auch. Ich will dafür nichts haben. Ich will nur, dass man einfach nur Danke sagen kann. Ja, finde ich auch. Werden einfach eine anständige Geste, sehe ich auch so. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Yasser, und du wirst von Henning, so heißt mein Psychologe heute Nacht, angerufen. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich und grüße alle, die wach sind und die Sendung noch verfolgen. Dankeschön. Und schöne Grüße nach Hamburg. Meine Freunde, Dankeschön. Tschüss, ciao. 0800 220 50, unsere Telefonnummer zu unserem heutigen Thema Waffen. Was ist euch mit oder durch Waffen schon Schlimmes passiert? Und seid ihr vielleicht selbst Waffenbesitzer? Hier ist Gudrun. Gudrun ist 70 Jahre alt. Guten Morgen, Gudrun. Grüß dich, Domian. Hallo, Gudrun. Team und auch alle Zuhörer. Sehr nett von dir. So, also lieber Domian, ich habe da was zu deinem Thema, das schreit förmlich danach, dass ich dich anrufe. Mhm. Und zwar war ich 37 Jahre mit einem Mann verheiratet, der total waffennärrisch war. Mhm. Das fing ganz harmlos an, als wir jung verheiratet waren, der war im Polizeisportverein als Pistolenschütze. Und war er auch bei der Polizei? Bitte? Nein, der war nur im Polizeisportverein. Ah, ja. Auf die Art und Weise kam er auch dann an Waffenerwerbschein und an eine Waffenbesitzkarte. Mhm. Ja, also dann ging er erst ganz harmlos, als war ja ein jung verheiratet, zwei kleine Kinder, ging er dienstags am Schießen und sonntags ging er in so einem Freigelände schießen. Mhm. Ja, dann hat er dann die erste Pistole und dann kam die zweite und dann kam die dritte und dann kam ein Revolver und dann kam eine Winchester. Wo befanden sich die Waffen? Im Haus. Bei euch zu Hause? Irgendwo versteckt, ja. Mhm. Ja, und dann fing er mit Gewehren an. Erst eine Winchester. Dann schossen die da in dem Freigelände Tontauben. Dann musste ein Tontaubengewehr her. Mhm. Also der Mann war nur noch auf dem Schießstand. Und wir haben dann 1989 unser Geschäft aufgegeben. Nicht, weil wir pleite waren, sondern weil mein Mann irgendwie keine Lust mehr hatte. Mhm. Und ich konnte noch irgendwie verstehen, er hat sein Leben lang fest arbeiten müssen. Es war ein Fleischereibetrieb. Das ist nicht lustig. Ne? Mhm. Ich war ja auch mit einbezogen, leider. Aber ich habe es auch gemacht. Aber ich war froh, als es soweit war. Mhm. Also 89 aufgegeben. Aufgegeben, ja. Und da wurde das ganz schlimm mit der Schießerei. Also ob ein Familienfest war oder was, da sagte ab, nein, ich gehe schießen. Hast du denn damals, nach all den vielen Jahren, mit ihm mal darüber diskutiert, woher das kommt, warum der so verrückt ist auf Schießen? Das war ein Mann, mit dem konnte man nicht diskutieren. Der hat's einfach gemacht. Was er sagte, war Religion. Ja. Das war in allem so. Und ich hatte mich auch daran gewöhnt. Wir haben gekuscht, meine Kinder und ich. Hattest du nicht Angst mit so viel Waffen im Haus? Doch. Ja. Ich habe die auch nie berührt, diese Waffen. Auch Angst zum Beispiel, dass die Kinder an die Waffen kommen? Nein, die waren so gut verschlossen. Das schon? Nein, dagegen. Und ich wäre auch niemals herangegangen. Ja. Mhm. Aber das war dann nachher so schlimm, der fuhr jetzt alle vier Wochen nach Franconia, nach Düsseldorf und holte sich Munition für dieses Tontaubengewehr. Mhm. Der kam vom Schießstand nach Hause, normalerweise schießt man eine oder zwei Runden mit. Der hatte Blut, der war Linkshänder, der Rückschlag kam immer auf die linke Schulter. Die Schulter, die war grün und blau und rot von Blutergüssen. Der Pullover unter der Schießweste, der war in 6 Wochen war der durch. Da war da ein Loch drin. Das klingt ja... Der hat jede Runde mitgeschossen. Der hat, also, der hatte sich eine extra Brille gekauft, irgendwas anfertigen lassen. Die war rot, die Brille. Wie ist denn die Geschichte mit ihm ausgegangen, mit ihm und den Waffen? Ja, pass auf. Und das wurde noch schlimmer. Dann hat er die Waffe oben im Schlafzimmer, ich hatte da so ein altes Eckschränkchen stehen, lag eine Waffe immer geladen und entsichert. Wir wohnen etwas am Stadtrand, lag die immer oben auf dem Schrank. Das war mir ja noch egal. Aber als dann der große Hund gestorben ist, hatte der die Waffe mit im Bett, Domian. Mhm. In der Besuchsritze steckte der geladene und entsicherte Revolver. Also das war euer Ehebett? Das war unser Ehebett. Auf der einen Seite lagst du, auf der anderen er und in der Mitte die Waffe. Die Pistole und auf der anderen Seite lag mein Mann. Und der war furchtbar lauter Schnarcher. Und da bin ich eines Nachts mal aufgestanden, habe mich ins Nebenzimmer in das Bett meines Sohnes gelegt. Da war es etwas gedämpfter. Ich hörte es zwar trotzdem noch, aber dann war es nicht so laut. Mir mal steht er an meinem Bett, kreidebleich, und sagt, wenn du nicht in 30 Sekunden wieder in deinem Bett liegst, dann passiert dir was. Da habe ich wieder Angst gekriegt. Ne? Ja, natürlich. Da habe ich mich wieder neben den Revolver gelegt. Ne? Aber ich hatte immer Angst, ich hatte meinen Kindern das erzählt. Und der machte dann auch noch Witze und sagte, das ist mein Susi zu dem Revolver. Ne? Wie viele Jahre oder wie lange hast du neben dem Revolver gelegen? Das kann ich gar nicht mehr sagen. So lange? Der steckte den jede Nacht, das war sein Susi und der steckte den jede Nacht. Das heißt, immer wenn du dich irgendwie auf die Seite gelegt hast, bist du daran gestoßen? Mit dem Bein, mit dem Knie oder so. Und das Ding war scharf, das war geladen? Stahl, ja sicher. Mein Gott. Da war ein Dumm-Dumm-Geschoss drin. Aber du sagst, du hast gerade am Anfang gesagt, ich war mit dem Mann 37 Jahre verheiratet. Ja, du bist ja, es nicht mehr. Und dann unser Sohn wollte heiraten am 18. September. Und es war am 16. September und ich hatte Gardinen aufgehängt, weil die Verwandtschaft reiste schon an, weil wir mal das Häuschen schön haben. Mhm. Und nun wurde das Abendessen dann etwas später. Und da war der böse, der war sowieso oft böse in letzter Zeit. Also dem hat das nicht gut getan, als er sich zur Ruhe gesetzt hat. Mhm. Er richtet sich über alles auf. Naja, und dann kriegten wir ein Streitgespräch. Und da war nachmittags meine Tochter mit meiner Enkeltochter da gewesen. Und die Kinder machten über 7 Jahre so eine Benefizwanderung für die Schule. Mhm. Dann kommen die mit einer Liste. Und dann kann man sich da eintragen und sagen, wie viel Geld man pro Kilometer gibt. Mhm. Und da hatte ich eine D-Mark eingetragen pro Kilometer. Mhm. Da hat der mich zur Schnecke gemacht. Weil das so viel war. Ich sowas machen könnte. Ich würde die Preise kaputt machen. Ich würde die anderen jetzt zwingen, auch so viel zu. Da habe ich gesagt, aber was bist du denn für ein geiziger alter Mann geworden? Schämst du dich eigentlich nicht? Hm. Und da ist er durchgedreht. Was heißt da das? Da wurde der kreidebleich, dann ist der aus dem Wohnzimmer raus, in den Schlaftrakt und war weg. Ja, und ich saß vor meinem geschmierten Butterbrot und der kam nicht wieder. Hm. Und nach 10 Minuten denke ich, muss auch mal gucken gehen, wo er ist. Hm. Und im September ist es um 8:50 ja schon dunkel. Ja, ja. Da brannte im Schlafzimmer, brannte das Deckenlicht, was ich eigentlich höchstens mal zu putzen abends angemacht habe. Das brannte nie. Ja. Da komme ich da rein, stehe im Türrahmen, da sitzt der vor unserem Bett. Wir hatten so ein niedriges Polsterbett. Da sitzt der vor, die Waffe ist ihm aus der linken Hand gefallen, wie ich gesagt hatte schon, er war Linkshänder. Hm. Die Brille war ihm von der Nase gerutscht, Aschfahl im Gesicht. Ich hatte die Situation sofort erfasst. Der hatte sich in den Kopf geschossen. Ich bin aber gar nicht in das Zimmer reingegangen. Nein, Moment, aber das hättest du doch hören müssen, den Schuss. Nein, Domian. Im Fernsehen, ich vergesse nie, ich stand in der Schlafzimmertür und hörte vom Fernsehen aus, da sang gerade die Vicky Leandros, My Heart Will Go On. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr hören, erleben. Hm. Da könnte ich kotzen, wenn ich das höre. Das heißt, das war so laut, dass du den Schuss nicht gehört hast? Ja, war eine Musik, die hatte er ja eingeschaltet. Ach, ne? Gott. Ich habe nichts gehört. Es war ein Kopfschuss. Er hat sich in den Kopf geschossen. Er war sofort tot. Ja, er saß Aschfahl vor dem Bett. Ich sah, die Waffe war ihm aus der Hand gefallen. Eine so eine Birkenstock-Sandale war ihm ausgefallen und die Brille war ihm runtergerutscht. Mein Gott. Ich bin gar nicht in das Zimmer reingegangen. Ich habe kein Blut, nichts gesehen. Ich bin wie eine Marionette zum Telefon gegangen und habe die Polizei angerufen und habe gesagt, ich wohne da und da, ich heiße sowieso, bin so wie alt, ich war damals 57. Bitte kommen Sie und helfen Sie mir. Mhm. Dann habe ich meinen Sohn angerufen, der nun 2 Tage später heiraten wollte. Die Hochzeit ist geplatzt. Die hat auch nie mehr stattgefunden. Mhm. Und dann habe ich meine Tochter angerufen, da war mein Schwiegersohn dran. Und als ich sagte, Franz hat sich erschossen, da sagt er, du hast einen Knall. Ne? Ich habe gedacht, ich spinne. Aber mein Sohn schrie direkt Nein auf und der kam. Mhm. Der hat sich so aufgeregt, den haben sie mit 2 Polizisten festhalten müssen. Der ist bald durchgedreht. So wie du das jetzt geschildert hast, war das schon viele, viele, viele Jahre keine gute Ehe mehr. Nein, es war eigentlich eine schreckliche Ehe. Es war erstens mal diese ungeliebte Arbeit, die ich tun musste, die ich ja auch nicht gelernt hat. Und in dem Laden? In dem Laden. Mhm. Ich stand jeden Morgen um 8 Uhr in der Metzgerei. Ja. Und dann hat er sich äußerst befremdlich verhalten. Wie war dein Gefühlszustand, nachdem er sich erschossen hatte? Ich war eiskalt, ich konnte nicht weinen. Es war ja dann, nachdem ich die Polizei gerufen habe, mein Sohn kam gleichzeitig mit der Polizei an, der muss geflogen sein. Ich unterbreche dich, ich frage jetzt mal. Das ist natürlich ein Schock, wenn man sieht, dass der Mann sich erschossen hat. Ja, ich stand wahrscheinlich total. Aber dennoch, gab es so nach ein paar Tagen fast ein Gefühl der Erleichterung, dass Nein, dazu waren wir zu lange zusammen. Wir waren 37 Jahre verheiratet, 4 Jahre vorher zusammen. Wir hatten die beiden Kinder zusammen, wir haben zusammen gearbeitet, also 24 Stunden zusammen. Ich meine, nach 37 Jahren und wenn er hart arbeiten muss, dann ist das mit dem Eheleben nicht mehr so dolle. Hast du dich denn manchmal im Nachhinein, als du die ganze Sache überwunden hast? Und ich habe das nicht überwunden, Domian. Wie lange liegt das, das jetzt wieder? Wie lange liegt das jetzt zurück? 13 Jahre. 13 Jahre. Das werde ich nie vergessen. Es gibt Leute, die sagen, Zeit heilt, das stimmt gar nicht. Ich habe ein riesen Loch im Herzen, das wird nie mehr zuwachsen. Aber du hast diesen Mann doch nicht mehr geliebt zum Schluss. Weißt du, wenn man so lange verheiratet ist, man guckt sich an, man denkt das Gleiche oder ich weiß genau, was der sagt und der wusste genau, was ich sagte. Es kommt irgendwie, man wird irgendwie wie siamesische Zwillinge. Das heißt, du bist nach wie vor noch traurig, dass er nicht mehr lebt? Nein. Das nicht? Jetzt nicht mehr. Zuerst so. Also Domian, als das passiert ist und dann kam die Polizei, hier waren bestimmt 20 Mann drin, hier waren Seelsorger, hier war der Notarzt. Ja, das glaube ich, da wird ein großer Aufwand gemacht. Hier waren Polizistinnen, hier war Kripo und der eine Kripo-Mann, der hat mir hier so leid getan. Der kam dann zu mir und sagt, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss Ihre Hände untersuchen auf Schmorspuren. Ja, ist klar. Und ich hielt ihm meine Hände, da hatte der Mann die Tränen in den Augen stehen. Ne? Weil sag mal, genau all die Waffen, die er besaß, hat er legal besessen. Das kann man, das stimmt. Ja, dadurch, dass er im Polizeisport war, einmal hat er die alle legal besessen. Hast du denn im Nachhinein eine Vorstellung, warum er so brutal sich das Leben genommen hat? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, die Mutter damals von der nicht gewordenen Braut, die hat mir dann beim Todesanzeigenschreiben geholfen. Die sagte, gut, und ich glaube, in der Sekunde, wo er abgedrückt hat, hat es ihm schon leid getan. Also er war je zornig. So, wenn du jetzt sagst, dass du nach 13 Jahren das irgendwie immer noch nicht verarbeitet hast, sagst du, ne? Hast du gerade gesagt. Ich werde das nie vergessen, Domian. Ja, vergessen ist klar. Bis ich den letzten Atemzug mache. Aber ist es so, dass es dich täglich noch negativ belastet? Und ja, das schon. Ja. Ich spreche auch jeden Tag von ihm. Meine Kinder, wie oft, die kommen beide, ich habe ganz tolle Kinder, ne? Wirklich. Also die stehen hinter mir beide wie die Felsen. Ne? Aber kam mir etwas mysteriös vor, so wie du ihn geschildert hast. Dass du das mit dem Mann aushältst. Da kann man ja nur vom Glück sagen, dass er niemandem anderen was angetan hat. Ja, an dem Tag, nachdem er sich erschossen hat, kam eine Freundin zu mir und brachte mir einen Blumenstrauß, um mich zu trösten. Die sagte, Gudrun, was hast du ein Glück gehabt, dass der dich nicht mitgenommen hat. Das meinte ich auch gerade. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, da wurde mir nochmal eiskalt. Gut, und ich halte es für klug, dass wir dich jetzt nochmal anrufen. Einverstanden? Ja, ist gut, aber wie gesagt, ich werde da niemals... Ich kann es nicht vergessen. Eben, deswegen, das glaube ich schon. Ich danke dir für deinen Anruf und für die offenen Worte. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Ist gut. Alles Gute. Dir auch. Tschüss, Gudrun. Alles gut. Mach weiter so. Tschüss, ciao. Ja, tschüss, Domian. 0800-220-5050. Lisa, 21. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, Domian. Hallo, Lisa. Hallo. Du hast dich zum Thema Waffen auch gemeldet. Ja, ich hatte da auch mal so einen Vorfall. Vor circa anderthalb Jahren war ich mit meinem Ex-Freund im Auto unterwegs und wir wollten Möbel kaufen gehen und sind dann auch ganz normal auf dem Parkplatz draufgefahren von dem Möbelhaus. Und da war also nicht wirklich viel los. Ja, und dann wurde er irgendwie schon so komisch und dann kam ein Typ auf uns zu, so ein Ausländer, so ein südländischer Typ auf jeden Fall. Und der kam dann zu ihm erst an die Fensterscheibe und hat dann gesagt, dass wir dann beide aussteigen sollten. Und dann hatte ich das noch nicht wirklich mitbekommen. Der hat ihm in den Rücken erstmal eine Knarre gehalten. Ach, das hast du gar nicht gesehen? Das habe ich nicht gesehen. Der hatte deinem Freund die Knarre in den Rücken gedrückt? Ja, genau. Ja, ich habe mich dann erstmal gewundert, was los ist. Und dann kam die auch ganz flott rüber zu mir an die Autoseite Und ich habe so eher so ein großes Plappermaul, sag ich mal. Und ich habe ihm dann gesagt, was willst du denn jetzt hier? Weil die Stimmung ziemlich gespannt war. War das denn eine oder waren das mehrere? Das war einer. Mhm. Und ich hatte mich schon so gewundert, warum der dann so ankam. Ja, und dann habe ich halt gesagt, weil er Geld wollte. Mhm. Er wollte Geld von ihm, was ich nicht wusste, durch Drogenschulden, die er sich gemacht hatte. Als der dann an deine Seite kam, hat er dich dann mit der Pistole auch bedroht? Ja, natürlich. Also ja. Das kam dann so, dass er dann gesagt hat, ja, dass ich dann gesagt habe, ich gebe hier keinem Fremden mein Geld, weil ich auch wirklich nicht wusste, worum es ging. Aber du hast die Pistole gesehen. Hast du nicht wahnsinnig Angst gekriegt? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie kam es in dem Moment so. Und dann, ich dachte erst, dass das ein dummer Scherz sein sollte. Ach ja, so, und dann ach hat so. Er mir das, dann hat er mir ins Gesicht gesagt, du gibst mir die jetzt. Und dann hat er mir die Pistole an den Kopf gehalten. Mhm. Und in dem Moment ist in mir alles zusammengebrochen. Ich war total fertig mit den Nerven. Und ich habe ihm dann im Endeffekt auch das Geld gegeben. Mhm. Und dann? Ja, Wie viel Geld hast du ihm gegeben? Mein ganzes Geld. Ich hatte 200 Euro bei, ich wollte mir Möbel kaufen. Ja. Und, ja, auch, also. So auch noch Kreditkarte klein oder sowas? Nee. Das also, nicht. Ich hatte Gott sei Dank nur mein Bargeld im Portemonnaie. Mhm. So, dann hast du das Geld ihm gegeben und dann? Was ist dann passiert? Dann hat er uns noch sämtliche Handys weggenommen. Mhm. Und hat die dann auch eingesteckt, wovon meins halt ein 300 oder 400 Euro Handy damals war, mhm. was ich dann natürlich nicht so toll fand. Und er hat uns dann nur noch klar und deutlich gesagt, dass da noch mehr Geld offen ist. Wie mehr Geld offen ist? Dass er noch mehr Geld schuldet, mein Ex-Freund dem anderen. Und wie gesagt, ich wusste da gar nichts. Ach so, Moment, das habe ich gar nicht kapiert. Das heißt, der Täter kannte deinen Freund. Genau. Ach so, und der schuldete, also dein Freund schuldete dem Täter was. Genau. Ach so. Ja, der war wohl dahin gefahren, hatte sich da wohl. Aber woher wusste der denn, dass ihr auf diesen Parkplatz kommen würdet? Das war ganz zufällig. Das war ganz zufällig, hat er mir nachher gesagt. Dein Freund hat das. Mhm. Ja, genau. Der hat mir das gesagt, dass es halt Zufall war, dass er da war. Er war auch mit einer Frau und einem Kind da. Und er hat diese Frau und das Kind wohl vorher schon ins Möbelhaus reingeschickt. Der Täter. Genau. Mhm. Und wie viel Geld schuldete denn dein Freund dem Täter? Ach, ich weiß nicht, so 1000, 2000, ich weiß es wirklich nicht genau. Also da gab es danach dieser Situation auch noch öfter Stress deswegen. Also nochmal der Reihe nach, das ist dann passiert, der hat euch das abgenommen, dir das abgenommen. Und wo ist der dann hingelaufen, der Täter? Der ist dann erst ist er noch bei uns stehen geblieben, nachdem er dann alles eingesackt hatte. Hatte dann ihm, also zu meinem Ex-Freund gesagt, dass das noch nicht alles war. Mhm. Und dass er ihn auf jeden Fall wiedersehen wird. Und da war bei mir schon Ende. Ja, ist er denn dann abgehauen? Ja, dann ist er abgehauen. Und ich habe dann halt gesagt, ja, das ist der soll die Polizei anrufen. Mhm. Und der wollte das unbedingt. Also er wollte es nicht. Er wollte es nicht. Ja. Das heißt, weil er mit dem verbandelt war, irgendwie. Genau. Und dann bin ich dann leicht ausgerastet, sag ich mal, und hab gesagt, warum verdammt nochmal das auf dem Parkplatz passiert, mhm. wenn ich mit dem Auto sitze, was das sollte, und ich da jetzt mein ganzes Geld und mein Handy los war. Mhm. Und also im Klartext, ja. Ja. Nee, im Klartext, es wurde nicht die Polizei angerufen, der Täter ist abgehauen. Genau. Und du standst mit deinem Freund da alleine und bist aus allen Wolken gefallen, dass dein Freund offensichtlich da in krumme Geschäfte verwickelt ist. Ja, das nächste, was er gemacht hat, ist sofort ins Auto gesprungen. Also der war am Zittern, der hatte richtig Schiss und wir sind sofort abgehauen. Er ist mit der Knallgas gegeben. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch erstmal ein bisschen gebraucht, um das überhaupt alles aus ihm rauszuquetschen. Mhm. Ja, und dann kam dann dabei raus, dass das Drogenschulden waren und dass er da wohl Drogen mitgenommen hat, mhm. die nicht bezahlt hat. Ah, ja. Also wirklich krumme Geschäfte. Ja, und die waren dann auch wohl nachher noch öfter mal bei ihm, sind dann da aufgelaufen, dann wurde mir das irgendwann zu viel. Dann habe ich nur noch mein Geld, das Geld für mein Handy eingefordert von ihm und bin dann auch wirklich zurück wieder in meine Wohnung. Ja, wie lange bist du denn mit diesem Mann dann noch zusammengeblieben? Das war nicht mehr lange, das waren, glaube ich, noch 3 Wochen mhm. oder so. Mhm. Und dann war wirklich Schicht im Schacht. Hat der Freund, dein Ex-Freund, dir erzählt oder gesagt, ob das eine echte Waffe war? Er hat zu mir gesagt, dass sie echt war. Das heißt, du hast in Lebensgefahr geschwebt in dem Moment? Ja. Ja. Und ich meine, in so einer Situation ist man sich irgendwo nicht wirklich bewusst, was da passiert. Mhm, das ist, irgendwie bekommt man Angst und irgendwie denkt man sich, man will ja auch nichts falsch machen, weil es könnte ja auch was passieren, wenn das Menschen sind, die in ihrem Leben nichts mehr zu verlieren haben, wie mit dem vorherigen da, dass er da irgendwie ein Amokläufer. Man hat ja die verrücktesten Sachen schon gehört, dass das Taxifahrer wegen 20 Euro erschossen oder erstochen wurden. Ja. Also, wie lange warst du denn mit diesem Freund zusammen? Ich glaube 1,5 Jahre. Ja. Ach so, 1,5 Jahre, genau, 1,5 Jahre. Ja, 1,5 Jahre. Das heißt, du warst dann auch richtig erschrocken darüber, dass der solche Dinge machte. Das hattest du vorher gar nicht geahnt. Nee, dass er das, also ich wusste schon, dass er ab und zu mal einen Joint geraucht hat. Da bin ich auch ganz ehrlich, das war auch nichts Schlimmes für mich. Ab und zu war aber auch wirklich mal nur einmal im halben Jahr. So, da hat er mal gesagt, das hat er mal gemacht. Im Endeffekt habe ich rausgekriegt, dass er es natürlich öfter gemacht hat. Da hatte ich kein Problem mit, nur dass er da in diesen Geschäften verwickelt ist, das wusste ich nicht. Und das war dann nachher auch das Krasse, dass sie dann auch noch, dass sie keine Ruhe gegeben haben, bei dem die Tür eingetreten haben, mit Baseballschlägern da rein sind. Also das war schon eine ganz heftige Geschichte. Weißt du, wie die Sache dann endgültig ausgegangen ist, auch wenn du von ihm schon getrennt dann vielleicht warst? Ja, also ich musste noch einmal Kontakt mit ihm aufnehmen, aufgrund eines Autounfalls, den wir zusammen hatten. Da hat er mir dann erzählt, dass sie wohl auch nochmal da waren, dass sie alle möglichen Wertgegenstände mitgenommen haben, wie Computer und Fernseher. Und dass irgendwo, als schon die Schuld beglichen war, sie aber dann wohl immer noch nicht wirklich aufgehört hatten und dass er sich halt in Acht nehmen sollte und der war natürlich aber es ist dann nichts weiter Schlimmes passiert, also du hast nichts mitbekommen, dass er irgendwie brutal nochmal zusammengeschlagen wurde oder irgend der so etwas? Nein, der wurde, also die haben in seiner Wohnung wieder mit einer Waffe wohl, also er musste sich wohl in die Ecke setzen, haben sie gezielt auf, also sie haben mit der Waffe auf ihn gezielt und haben in der Zeit dann, haben ihm gesagt, dass er ruhig bleiben soll, dass ihm sonst was passiert und haben dann wohl die ganzen Sachen rausgeschleppt und der eine ist dann halt so lange drin geblieben, bis die anderen alle weg waren und dann ist er weggerannt. Ja, und das war das Einzige, was ich dann noch erfahren habe. Hat denn dein Ex-Freund dir diesen Schaden dann auf Heller und Pfennig zurückgezahlt? Bis auf 20 Euro. Ja, okay. Ja, da habe ich ja gedacht, das ist mir zu gefährlich. Das 20 Euro, ich mein Gott, das ist mir mein Leben nicht wert. Ja, aber eben auch ein Schockerlebnis und das hat sich eingebrannt, ne? Bei dir. Auf jeden Fall. Glaub ich. Lisa, danke für deinen Anruf. Ja. Und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Domian, dürfte ich noch einen Gruß an meinen netten Freund Nico aussprechen, der hat heute Geburtstag. Okay, wenn er Geburtstag hat, darfst du das. Herzlichen Glückwunsch, Nico. Herzlichen Glückwunsch, Nico, sage ich dann auch. Danke, Domian. Lisa, alles Gute und schönen Gruß an den Nico. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Eike ist hier und Eike ist 47. Guten Morgen, Eike. Ja, Jürgen, guten Morgen. Hier ist die Eike aus dem Allgäu. Die Eike aus dem schönen Allgäu. Ja. Das ist ja prima. Ja. Mit einer Geschichte oder einer Meinung zu Waffen. Ja, genau. Also ich erzähle mal. Ich bin ursprünglich, also mein Ursprung ist die DDR. Ich bin dort geboren und wollte 1984 schwimmend über die Donau, also von Rumänien nach Jugoslawien, also flüchten. Und bei diesem Fluchtversuch ist auf uns geschossen worden, also mit zwei Freunden haben wir das gemacht und da warst du wie alt? Ich kann nicht 18, ich bin gerade 20 geworden. Gerade 20? Ja, genau. Wie mutig, sowas zu machen. Ja, aber das Leben in der DDR war für mich kein Leben mehr. Also ich war Wahrscheinlich schon, das ist mir in die Wiege gelegt worden, ich weiß es nicht, aber ich wollte immer mehr von der Welt sehen. Du warst ein freiheitsliebender Mensch. Ja, genau. Ja. Und die beiden anderen, waren die auch in deinem Alter? Nee, ja, ähnlich, ein bisschen älter. Und dann haben Grenzposten auf euch geschossen? Ja, also wir waren schon in der Donau, also die Donau, das war nachts, also in der Nacht zum 1. Dezember, also auch nicht gerade das perfekte kalte Wetter Zeit. Oder so Klima für so einen Schwimmversuch über die Donau. Und die ist dort an der Stelle über 1 Kilometer breit gewesen und die Donau ist wirklich ein starker Fluss, ja. Naja. Und aber wir haben es riskiert. Also weil wie seid ihr da in das Wasser gegangen? In Badekleidung? Nee, oder? Wir hatten Neoprenanzüge. Ah ja. Aber und wir haben uns darunter noch mit so Vaseline wirklich von Kopf bis Fuß eingeschmiert. Wie kam man, kurze Zwischenfrage, wie kam man zu der Zeit in der DDR an so einen Anzug? Ja, das war auch schon alles so spektakulär, das würde den Rahmen hier sprengen. Mhm. Also die wurden wirklich aus West-Berlin auch geschmuggelt nach Ost-Berlin und ganz kompliziert alles. Also das ist wirklich, wäre sendungsfindend, glaube ich. Ich erahne, dass das so hochkompliziert war. Ja, erzähl also, mal, jetzt mal weiter, ihr seid genau, ja geschwommen also und man hat geschossen. Ja, also wir sind in der Donau gestanden, die Männer waren schon bis zum Hals im Wasser drin und wir hatten auch dann noch oben auf dem Kopf so Badekappen auf, dass wir auch noch da noch ein bisschen Schutz haben vor der Kälte. Mhm. Und ich war so bis zur Hüfte im Wasser und habe mir gerade so die letzte Flosse angezogen und auf einmal sah ich nur, was heißt sah, ich weiß gar nicht, doch das, also ich hörte eigentlich nur erstmal, wie ein wahnsinniger Krach irgendwie um mich herum anfing. Mhm. Und dann sah ich auch so wie so eine Wunderkerze, die man anzündet, so diese Funken sprühen. Mhm. So. Weil diese Uferböschung, die eben zu der Donau führte, die ist betoniert gewesen. Mhm. Und im Nachhinein stellte sich raus, dass es nur ein Grenzsoldat war. Also ich dachte, das wäre eine ganze Kompanie. Weil der schoss halt sein Magazin leer. Das war ein Maschinengewehr. Der schoss dann auf euch? Genau. Zielte auf euch? Naja, also viel hat er ja auch nicht gesehen. Also das war wirklich ganz, da war nur so ein bisschen Licht irgendwie. Was macht man dann als Flüchtling? Man ist schon im Wasser, genau. Es wird geschossen. Ja. Was macht man? Versucht man weiter rüberzukommen? Also das haben wir vorher geklärt. Wir haben gesagt, wenn wir in solche Situationen kommen sollten, bleiben wir. Also weil Achso, dann wieder zurück ans Ufer. Ja, genau, also das haben wir einfach beschlossen, weil wir wollten nicht riskieren, wirklich dann im Wasser angeschossen, erschossen, wirklich zu ertrinken. Also es wurde niemand verletzt bei dem... Naja doch, ich bin angeschossen worden, habe das aber erst viel, viel später gemerkt. Ich muss sagen, heute sage ich, meine, es ist schlimm, was passiert ist, aber es war zum Glück nicht so schlimm. Also es war ein Streifschuss. Ja, du hast einen Schutzengel gehabt, du hättest tot sein können. Ja, wir alle. Aber was passierte denn dann? Dann seid ihr zurück ans Ufer. Da war der Grenzer, der hat wahrscheinlich noch... Genau, dann haben wir erstmal gemerkt, dass es nur einer war. Und der hat uns mit seiner Kalaschnikow wirklich, weil wir waren ja zu dritt und wir hätten den leicht wirklich überwinden können, glaube ich. Aber ja, was ist dann weiter passiert? Seid ihr festgenommen worden? Der hat uns mit seiner Kalaschnikow, hat der uns wirklich in Schacht gehalten und hat uns wirklich mit dieser, hat immer zwischendurch so zwischen uns geschossen. Wahnsinn. Und hat uns somit, weil der hatte auch Angst, also jetzt im Nachhinein weiß ich das, ja, und hat, weil wir hätten ja auch Waffen haben können oder so, und hat uns dadurch in Trab gehalten und uns die Uferböschung wieder so hoch, irgendwie gejagt und Aber dann seid ihr irgendwann... Hat dann so Leuchtkugeln losgeschossen und damit sind dann die anderen alarmiert worden. Das heißt, ihr wurdet dann gefangen genommen? Genau. Und zurück in die DDR? Ja, nach einer Woche dann. Und was blühte euch dann in der DDR? In Rumänien blühte uns schon sehr Schlimmes. Also ich als Frau habe da bis dahin unvorstellbare Dinge erlebt und die Männer wurden auch gefoltert und gequält und... Was heißt, wenn ich dich fragen darf, wenn es für dich nicht zu schlimm ist, was hast du erlebt in Rumänien? Ja, ich wurde da sexuell missbraucht von den Grenzsoldaten, also das war... Vergewaltigt? Ja, wir sind da in so eine kleine, so einen Armeestützpunkt und dann... War das der berüchtigte Geheimdienst der Rumänen? Naja, das waren Grenzsoldaten einfach, aber so später hat man damit schon zu tun, ja. Wie lange wart ihr dann noch in Rumänien? Eine Woche. Und dann in die DDR? Genau, also dann wollen wir mit, sind wir noch nach Bukarest gebracht worden und dann hat uns ein Flugzeug von der Interflug eingesammelt. Also das, die Stasi hatte da extra wirklich so ein Flugzeug, die so die Flüchtlinge wirklich in Sofia, also Bulgarien, Bukarest, Rumänien, dann Budapest, Ungarn, Prag, Tschechei eingesammelt hat. Und dann ging es nach Berlin-Schönefeld und dann wurden wir verteilt auf die Untersuchungshaftanstalten. Wie lange hast du im Gefängnis gesessen? Ein Jahr. Ich bin zu 3 Jahren verurteilt worden und bin nach einem Jahr freigekauft worden. Das muss man sich heute immer wieder auch den ganz jungen Leuten klar machen, dass es da einen Staat gab, die DDR oder Staaten, den Ostblock. Da wurde man an der Grenze abgeschossen. Ja. Wenn man nur das Land verlassen wollte. Ja, richtig. Also das ist wirklich, also diese Geschichte hat mein Leben und mich verändert. Mhm. Aber trotzdem, ich sag heute immer noch, auch das Schlimme, was passiert ist, wenn ich würde es immer wieder tun, weil ich wirklich frei sein möchte. Was sagst du denn? Es gibt ja immer wieder, auch gerade so in den letzten Jahren, immer wieder so Leute, die auch den Ostblock und die DDR doch irgendwie wieder ins schöne Licht rücken wollen. Ja. Wie siehst du das? Also das ist für mich ganz, ganz schlimm, wenn ich solche Dinge wirklich höre oder die, wenn die so durch die Presse gehen und wie sehe ich das? Also ich habe, muss ehrlich sagen, ich habe da manchmal gar keine Worte für, weil ich das nicht nachvollziehen kann, wie ein Mensch so denken kann. Mhm. Also das, aber es ist, wie es ist. Es gibt viele Menschen, es gibt viele Meinungen, es gibt viele Ansichten, auch wenn es schlechte Dinge sind, die viele Menschen denken, aber... Wie hast du denn dann 1989, 1990 dann den Zusammenbruch des DDR-Regimes empfunden? Also ich war zu dem Zeitpunkt in West-Berlin. Ich bin nach dem Freikauf nach West-Berlin erstmal gegangen. Jetzt lebe ich ja im Allgäu. Ach, du wurdest dann freigekauft? Genau, ich bin dann nach einem Jahr freigekauft worden und wirklich rübergebracht von in Westen und habe eben diesen Zusammenbruch wirklich hautnah an der Grenze, also an der Mauer in Berlin erlebt. Mhm. Und mit das, unbeschreiblichen Gefühlen wahrscheinlich. Ja, also, aber es war ganz viel Freude dabei. Mhm. So, jetzt bist du damals als 18-jährige junge Frau. Nee, 20 war ich. Als 20-Jährige. Ich hatte mich vorhin Ist ja egal. Aber das heißt, ich gehe mal davon aus, du hattest dann ja Familie, Eltern zurückgelassen. Ja. Also ist das nicht unheimlich schwer, alles zurückzulassen? Natürlich. Aber es ist trotzdem... es hat wirklich immer dieser Wunsch nach der Freiheit und nach auch dem Denken und Reden dürfen, wie ich das möchte. Mhm. Der war immer so überwältigend stark, dass ich das wirklich in Kauf genommen habe. Ich habe mir dann halt, ich habe mich damit getröstet, okay, ich kann meine Eltern sehen, wenn sie Rentner sind. Mhm. Waren sie eingeweiht in den Plan? Nein, keiner. Nein. Nein, weil das war ja das Gefährliche auch, weil die hätten, wenn die involviert gewesen wären, dann wären die ja auch vernommen worden, hätten vielleicht auch eine Haftstrafe bekommen und. Und das wollte ich niemandem also, zutun. Umso schöner, dass die geschichtlichen Verhältnisse sich dann so entwickelt haben, dass ihr dann nach einigen Jahren dann euch wieder sehen konntet und alles jetzt gut ist und zusammen ist. Also das ist wirklich ein Geschenk und wirklich, also das ist, es wird viel gejammert auf der Welt und jeder hat auch sein Päckchen zu tragen, aber wirklich das Bewusstsein, dass die Freiheit das allerhöchste Gut ist und auch Gesundheit natürlich, Muss man sich immer wieder vor Augen halten. Also das, liebe Eike, schön, dass du angerufen hast. Das war eine sehr dramatische Geschichte und ich finde es gut, wenn man das auch wieder immer wieder in die Öffentlichkeit bringt, was alles so passiert ist damals und was dazugehörte. Ja. Vielen Dank und schöne Grüße ins schöne Allgäu. Ja, und ich sage auch Dankeschön fürs Zuhören. Sehr gerne. Und alles Gute weiter. Dankeschön, Eike. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir machen jetzt um 1.43 Uhr weiter mit Robert. Der ist 36. Guten Morgen, Robert. Hallo. Hallo. Du hast dich zum Thema Waffen gemeldet. Warum? Ja, ich sammle historische Waffen. Historische Waffen? Ja, also älteren Datums sozusagen, nichts Modernes. Und wie alt sind die Dinger denn? Ja, so um die 100 Jahre alt. So, das ist so mein Gebiet. Waffen heißt konkret Pistolen? Schusswaffen, also Gewehre und Revolver in dem speziellen Fall. Und die funktionieren auch noch? die funktionieren nicht. Also ich habe keinen Waffenschein und man kann aber in Deutschland deaktiviert Waffen, also die sind unbrauchbar gemacht. Das heißt, damit kann man definitiv nicht mehr schießen, aber sie sind halt optisch noch dem Original entsprechend. Das wird also von Büchsenmachern gemacht, die entschärfen die sozusagen. Ah ja, und dann darf man die besitzen, so als normaler. Dann darf man die ab 18 Jahren in Deutschland besitzen, ja. Ist ja ein kurioses Hobby. Warum machst du das? Im Prinzip denke ich mal entstanden, also klassisch so als kleiner Junge, irgendwie steht man im Museum oder so und sieht sowas in der Vitrine und denkt sich, das will man mal anfassen oder mal eine Hand haben so und was fasziniert dich denn an Waffen? Ja, also bei mir speziell, wie gesagt, die älteren Waffen, jetzt so moderne Sachen, da kann ich nicht so viel mit anfangen, interessiert mich auch ein bisschen, aber nicht so sehr. Und ich sehe es als Werkzeuge der Geschichte quasi, weil es ja oft auch in Kriegen und so irgendwie die überlegene Waffentechnik, sagen wir mal, den Ausgang beeinflusst hat. Ich bin auch sehr geschichtsinteressiert und ja. Nur sind Waffen ja immer Tötungsinstrumente. Ja, das ist mir um nicht ein noch schlimmeres Wort zu sagen, aber Tötungsinstrumente sind es. Und wahrscheinlich all die Waffen, die du da hast, mit jeder von diesen Waffen sind schon Menschen erschossen worden. Möglicherweise, ja. Also ist das nicht ein bisschen sehr spooky? Morbide, seltsam, sich sowas dann in... wie viel hast du denn überhaupt davon? Also ich habe jetzt mittlerweile so 15 Gewehre und auch so ungefähr so viele Revolver, also so in den Dreh 15 bis 20. Ja, also ist das nicht ein bisschen, wie du sagst, morbide? Ja, also es ist ein bisschen paradox. Ich bin eigentlich ein sehr friedlicher Mensch und kann eigentlich dem auch nichts abgewinnen, jetzt Leute zu erschießen, aber es ist aus dem Historieninteresse bei mir geboren halt, aus der Geschichte sozusagen, wenn man jetzt Filme sieht, Historienfilme oder so und also wo es kriegerische Sachen oder so auch, einfach so das männliche Interesse an sowas. Also ich merke schon, dass bei dir eher so eine, wie du sagst, so ein historisches Interesse, weniger die Faszination an der Waffe, das ist es nicht. Ja, also die Funktion der Waffe, also ich hätte auch eigentlich, ehrlich gesagt, kein Interesse jetzt mit denen wirklich zu schießen, sondern mich interessiert mehr die Technik und die Geschichte, die hinter so einer Waffe steht im Prinzip auch. Ne? Du könntest ja auch noch viel weiter zurückgehen, dass du auch noch, also nicht nur Schusswaffen sammelst, sondern auch noch andere Waffen, die man vor 1000 Jahren zum Beispiel verwandt hat. Ja, also mein Interesse geht schon auch noch, also es gibt ja auch Säbel zum Beispiel und so eine Sachen. Genau, also das, genau. Da habe ich auch ein, zwei Stücke so, das ist natürlich auch alles kostenintensiv, ne? Also man muss da auch sehen, dass man... Genau, was kostet denn so eine Waffe, die jetzt 100 Jahre alt ist, 150 Jahre sagen wir mal? Ja, also das ist schon so um die 100, also bei einem Gewehr, sagen wir mal 100 bis 150, das kann sich ja bis zu Tausende steigern, also in die Tausende rein. Ne? Also ich setze mir da auch immer Limits, ich habe nicht so viel Geld zur Verfügung, dass also 100, 150 Euro, wenn ich es wirklich gerne haben möchte, dann... Aber immerhin ein bisschen kommt da ja schon zusammen, von wenn man deine ganzen Waffen... Über die Jahre, ja, da kommt schon was zusammen, ja. Wo verwahrst du diese Waffen auf? Die sind bei mir in der Wohnung, also da die ja entschärft sind, muss man da nicht irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen treffen, irgendwelche Tresore oder so, die kann man also wirklich hier hinstellen. Ich will mir... Ja, ich meinte so, dekorierst du deine Wohnung damit oder liegen die im Keller irgendwo rum? Also teilweise, ne? Also die schönsten Stücke, die werden dann ein bisschen drapiert irgendwo und die hängen an der Wand. Quasi, ja. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wahrscheinlich mit jeder Waffe schon Menschen umgekommen sind. Stellst du dir da auch so Kriegssituationen vor, wenn du dir so die einzelnen Waffen anschaust, was vielleicht genau mit dieser Waffe passiert ist, wo die Waffe vielleicht eingesetzt wurde und so weiter? Also nicht jetzt, sagen wir mal, explizite Situationen, aber es gibt halt so Sachen. Ich habe zum Beispiel ein Gewehr aus Berlin von 1895, also ich komme auch aus Berlin, und das wurde für Chile produziert. Und da ist natürlich interessant, sich jetzt zu überlegen, die Waffe wurde hier in Berlin produziert, eventuell nach Chile irgendwie verschifft, hat da an irgendwelchen Sachen teilgenommen, ja, also ich sehe das eher abstrakt dann so und ist jetzt sozusagen wieder zurückgekehrt nach über 100 Jahren nach Berlin. Also das ist mehr so meine Intention bei der Sache. Ja. Also, Das Blut siehst du nicht, was damit vergossen wurde, sondern eher die geschichtlichen Zusammenhänge. Ich weiß so um das Blut, was damit eventuell oder auch höchstwahrscheinlich vergossen worden ist, aber also... Gibt's eine Traumwaffe, die du gerne hättest? Ja, es gibt eine Traumwaffe, ja. Ehrlich, gibt's wirklich? Erzähl mal. Also wahrscheinlich eine Traumwaffe, aber es gibt halt so bestimmte Stücke, die einfach so kostenintensiv sind, dass es sehr schwer ist, sowas zu bekommen. Also das sind, wenn du jetzt das sagen würdest, würde uns das gar nicht viel wahrscheinlich nicht. Also sagen wir mal speziell so, es gibt so amerikanische Revolver aus Mitte des 19. Jahrhunderts, so klassische Western-Revolver, yeah, die wirklich, also das Paradox ist auch, die entschärften Waffen sind in Deutschland, also gibt es auch bei Auktionen, Internet-Auktionen zu kaufen, mhm, wie eBay gibt es entsprechend das auch für Waffen. Mhm. Und die entschärften Versionen sind oft um einiges teurer, als wenn es ein scharfer war. Ach guck, das ist ja auch interessant, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ein ungewöhnliches Hobby, finde ich, Waffen auf dieser Basis so zu suchen, zu sammeln, die entschärft sind, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber gut, wenn es dir Spaß macht und dich interessiert. Ich fand es interessant, mit dir gesprochen zu haben, Robert. Ja, danke. Und alles Gute wünsche ich dir. Ebenfalls. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Boris und Christine. Stimmt das? Ja, ja, das stimmt. Hallo. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Ich kann gleichzeitig mit euch beiden sprechen. Das ist prima. Ja. Boris ist 30. Stimmt das? Das stimmt. Und Christine ist 22. Ihr beide meldet euch zum Thema Waffen. Genau. Warum? Aber übergreifend, also zu der Thematik eben Waffen. Mhm. Weil, wir haben das gesehen, als du das vorgestellt hast, das Thema. Und wir fanden es ein bisschen kritisch, vor allem eben jetzt in der Vorweihnachtszeit, kurz vor deiner Weihnachtspause, mhm, wegen, vor allem eben, weil die Selbstmordrate da auch steigt. Und mhm, wir waren ein bisschen irritiert, warum gerade so ein Thema dann in der Vorweihnachtszeit drankommen muss. Ach so, verstehe. Das war eine Kritik an der Themenauswahl. Genau. Ihr meint, das hätten wir besser im Januar machen können oder im Februar. Zum Beispiel, genau. Ja, haben es vielleicht sogar ein bisschen bewusst so gemacht, dass wir nicht so ein explizites Weihnachtsthema heute hier veranstalten, weil alle das machen und alle irgendwie so auf diesem Trip sind. Und dann haben wir gedacht, das machen wir mal ein ganz normales Thema, was eigentlich ja auch unabhängig immer aktuell ist von allen Feiern, die es so gibt auf der Welt. Ja, das auf jeden Fall. Aber es gab ja zum Beispiel auch schon wirklich schöne Themen wie Glücksmenschen oder sowas, was man dann ja auch mit was Positivem verbindet. Ja. Das wäre vielleicht auch, dass man wenigstens was Positives in die Weihnachtszeit legt. Und ich finde, beim Thema Waffen hat man ja auch bei den Vorrednern schon gehört, kommen ja eher dann auch ernste und traurige Geschichten, mhm, oder so. Ich nehm die Kritik sehr ernst. Das heißt, wir werden uns sehr bemühen, morgen am Donnerstag und am Freitag dann vielleicht auch noch positivere Themen hier zu besprechen. Ja, Domian, wir hatten auch noch Vorschläge. Wir hatten ja an eure Redaktion eine Mail geschrieben. Mhm. Und da war unter anderem dann auch ein Alternativvorschlag, dass wir gesagt haben, wie wäre es zum Beispiel mit dem Thema gewesen, kuriose Erlebnisse zur Weihnachtszeit, ja, zum Beispiel. Oder was haben die Leute erlebt an Weihnachten? Oder zum Beispiel auch das Thema Einsamkeit. An Weihnachten sind viele Leute alleine, ja, aufgrund von schwierigen Familiensituationen und so weiter. Mhm. Oder mit wem feiere ich überhaupt dieses Jahr Weihnachten? Das waren jetzt nur Vorschläge, die man hätte machen können. Finde ich alles gut. Und du hast es jetzt so aufgelistet. All das können wir gerne morgen und übermorgen noch machen. Dann machen wir gar nicht einen Themenschwerpunkt raus, sondern wenn sich jetzt jemand angesprochen hat, dann schleusen wir das alles in die Sendung noch Donnerstag und Freitag mit rein. Auf jeden Fall, finde ich absolut in Ordnung. Auch bitte nicht falsch verstehen. Es ging nicht gegen das Thema generell, es ging nur um den Zeitpunkt, den gewählten Zeitpunkt. Ja. Thema. Ja. Erschien uns beiden als sehr, ja, wir waren einfach irritiert, mhm, weil ansonsten finden wir die Themenauswahl immer sehr gut, mhm, und auch sehr interessant, aber diesmal war es einfach interessant auch zu wissen, wie du zum Beispiel persönlich da eingebunden bist in die Auswahl. Also wie ist das bei euch? Ja, wir machen das im ganz engen Kreis mit meinem Redakteur, dem Marc Strucken, zusammen und noch ein paar Mitarbeitern und ich, wir machen das zusammen. Ja. Also wir alle tragen die Verantwortung für das okay Thema. Ich kann mal so ein bisschen mitbekommen, wie das bei euch im Hintergrund so abläuft. Ja, also ich kann die Sichtweise absolut verstehen. Wie gesagt, wir haben es sogar bewusst so ein bisschen kontra gesetzt, aber dem einen oder anderen gefällt es dann nicht so sehr, das muss man auch akzeptieren. Auf jeden Fall. Nächstes Jahr machen wir es dann nicht so vor Weihnachten. Nächstes Jahr gibt es dann nur Weihnachtsthemen. Ne? Genau, schöne Weihnachtsgeschichten nennen wir es dann. Genau. Das wird dann der Gegenpart. Genau. Ganz Nein, cool. Ansonsten sind wir auch ganz treue Hörer und lieben deine Sendung wirklich sehr. Das freut mich sehr. Das ist aber sehr nett von euch beiden. Woher kommt ihr denn? Wir kommen aus Krefeld vom Niederrhein. Ah, das ist ja gar nicht so sehr weit weg von hier, aus Köln. Und von Köln ist es nicht so. Nee, das ist ein Klacks sozusagen. Genau. wir haben noch eine Bitte. Dürfen wir ein Autogramm haben? Ja, sehr gerne, ihr beiden. Ihr kennt das ja dann, müsst ihr auflegen und die Redaktion ruft euch gleich zurück. Wir kennen das Prozedere. Also, wir haben das zur Kenntnis genommen, die Kritik, finden die absolut in Ordnung. Und die Stichworte, die du gerade, Boris, gesagt hast, vielleicht gerne für morgen und übermorgen in die Sendung einfließen lassen. Das wäre klasse. Ihr beiden Super. Süßen. Alles Gute und schöne Weihnachten wünsche ich euch. Danke oh ja. gleichfalls. Und guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, euch auch. Tschüss. Auf dass du nächstes Jahr noch bei uns bist. Absolut, keine Bedenken. Und das ganze Jahr Sendung machst. Na, mit den entsprechenden Pausen, aber sonst ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Okay. Boris und Christine, tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist Freddy, 56, guten Morgen. Jawohl, morgen Jürgen. Freddy. Ich bin einer dieser leidlichen legalen Waffenbesitzer. Ah, bist du im Schützenverein? Nein, was heißt im Schützenverein? Ich bin im Bund der Militär- und Polizeischützen, mit dem Dachverband des BDMP in Paderborn. Was es alles gibt? Ja, das muss ja, beim Dachverband muss man ja versichert sein, wenn man ein legaler Schütze ist. Ja. Und die prüfen natürlich auch, ob du auch überhaupt geeignet bist für so etwas. Und du bist, würdest du das so sagen, du bist Hobbyschütze? Richtig. Ich gehe natürlich zu Wettkämpfen auch. Mhm. Um an Wettkämpfen teilzunehmen, um mich mit anderen Leuten in verschiedenen Kaliberklassen zu messen. Für dich ist es ein Sport. Richtig. Ja. Ganz normaler Sport. Und du besitzt eine eigene Waffe? Mehrere. Und die sind, wo befinden sich diese Waffen? In einem Tresor. In einem Tresor, aber richtig. Nicht bei dir im Haus? Bei mir im Haus. Ach, im Haus. Im Haus, mit Munition, mit Arm, Zip und Zap. Ja, und an den Tresor kommst? Nur ich. Nur du ran? Nur ich. Und das ist auch eindeutig so. Das ist eindeutig so. Ich lebe alleine und also Kinder sind groß. Mein Sohn ist 36, der interessiert sich nicht dafür. Und also es kommt kein anderer an irgendeinen Tresor oder an irgendeine Schusswaffe. Was genau sind das für Waffen, die du im Haus hast? Ich habe im Haus einen Smith & Wesson Revolver, 357 Magnum, eine 9mm Pistole, ein 22er Kleinkalibergewehr. Ja. Und ein Gewehr 223 Remington. Also ich habe gerade eben beschlossen, ich werde nie bei dir einbrechen. Ja, das wäre auch natürlich ein Riesenfehler, denn hier in meinem befriedeten Besitztum könnte ich dann von der Waffe Gebrauch machen. Ach, das dürftest du dann? In meinem befriedeten Besitztum, ja. Also umso gewarnter bin ich. Das sollte eigentlich jeder sagen. Ne? Natürlich, da kommt es wieder drauf an, Verhältnismäßigkeit der Mittel, ja. Wenn der mich angreift mit dem Eisstiel, dann kann ich nicht die 9 mm ziehen. Ist mir klar. Da kommt es dann wieder drauf an. Ne? Freddy, woher kommt die Faszination und die Begeisterung für Waffen? Ich bin darauf gekommen, ich habe vom Arbeitsamt mal eine Umschulung gemacht, als ich für Sicherheitsfachmann, für Werttransport und diese Dinge alle. Mhm. Und unter anderem war dann auch dort eine Waffensachkunde. Prüfung dabei, die abgelegt werden musste, um überhaupt die Möglichkeit haben, eine Waffe tragen zu dürfen, überhaupt eine Waffe auch im Beruf tragen zu dürfen. Mhm. Musste also diese Prüfung gemacht werden. Mhm. Dieser Lehrgang über 2 Wochen, dann mit Prüfung, IHK und alles so ein Gedöns. Und das hat mich dann fasziniert. Und dann habe ich dann gesagt, gut, dann bleibe ich dabei, habe mich dann in dem Dachverband angemeldet, habe mir hier einen Verein gesucht, Roland 99, und da schieße ich jetzt seit über 6 Jahren, alle 14 Tage, fahre auf den Schießstand nach Bochum. Und das macht dir richtig Spaß? Ja, wir treffen uns alle regelmäßig 14 Tage und dann geht das ab. Da schießen wir unsere einzelnen Parcours, die zu schießen sind, die auch auf den Meisterschaften geschossen werden. Und das machen wir dann. Nun ist das ja mit den Waffen in Deutschland relativ streng geregelt. Richtig. Findest du, dass es streng genug ist, oder sollte es noch strenger geregelt sein? Ich finde, es ist streng genug, nur es müsste viel, viel besser kontrolliert werden. Das ist das Problem. Ja, das glaube ich auch. Und das sagt man ja auch immer. Wie könnte man das machen? Das ist, glaube ich, auch ein organisatorisches Problem. Organisatorisches Problem, und es ist, glaube ich, auch ein finanzielles Problem. Personelles Problem. Denn es wird nämlich personell, finanziell, alles, es wird da keiner rauskommen. Wer will das denn hier kontrollieren? Mhm. Ich meine, ich kann hier in meinem befriedeten Besitztum, so heißt das nun mal, kann ich hier voll aufgerödelt durch die Wohnung laufen. Da kann keiner was. Ja. Wer macht sowas? Also, findest du die Zustände, wie wir sie zum Beispiel in den USA haben, da schüttelst dich? Nein, das ist auch nicht richtig. Aber es ist teilweise ja in den USA auch so, dass es sogar Staaten gibt, so wie in Georgia, da ist es angesagt, da muss jeder Haushalt eine Schusswaffe haben. Mhm. Da gibt es Städte, da muss eine Schusswaffe vorhanden sein. Da muss man eine haben, warum? Richtig, in Georgia, ja, weil das so im Gesetz steht. Das steht so im Gesetz? Ja, verstehe ich. Das ist nur ein Ort, ich komme jetzt nicht auf, aber es ist im Bundesstaat Georgia. Aber, richtig. Du würdest das nicht befürworten, nein, wenn in Nein, auf gar keinen Fall. Also, mit muss sowieso nicht, aber wenn es sollte auch nicht freier werden. Nein, überhaupt nicht freier werden. Nein, es sollten viel mehr psychologische Gutachten auch eingeholt werden. Mhm. Vor allen Dingen über junge Leute, die mit 21 dann plötzlich an Schusswaffen kommen können, wenn sie wollen. Da sollten viel mehr Psychologen eingesetzt werden, ja, ob er überhaupt dafür geeignet ist, die Gewalt über einen Schusswaffe aufzunehmen. Schaut ihr junge Leute euch genau an, die ganz zu euch genau kommen? Ah, ja. Ganz genau, wir haben bei uns aber auch, muss ich sagen, in dem Verein, ich schieße keine jungen Leute, da ist der Jüngste, ich sag mal so Mitte 30. Mhm, verstehe. Sonst sind das Rechtsanwälte oder eben halt Leute, die Geldtransporte fahren, ja, von Bewachungsfirmen oder wie auch immer. Also auch Vorsicht bei Rechtsanwälten, da sagt uns das. Ja, haben wir bei uns auch einen, jawohl. Ja, ja. Sally, die Sendung ist vorbei, schön, alles dass du noch drauf warst. Alles danke. Gute wünsche ich dir, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. In der Technik, heute Nacht, Tobias Linke. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio und Live, ein Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht, aber gerne mit den Themen, die vorhin Boris angesprochen hat. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.